Die Wirklichkeit. Eine Bildungsdebatte möchte ich an diesem Punkt nicht führen. Das habe ich an anderer Stelle getan. Ziemlich vergeblich empört sich der Oldenburger Didaktikprofessor Klaus Zierer: Es ist doch völlig absurd, den Schwächeren damit helfen zu wollen, dass man die Stärkeren ihrer Möglichkeiten beraubt. Interessant ist jedenfalls der logische Bruch, den man bei vielen fortschrittlichen Bildungsforschern beobachten kann. Einerseits soll das Lernen mit Begabten die Unbegabten fördern, andererseits wird heftig bestritten, dass das Lernen mit Unbegabten den Lernfortschritt der Begabten beeinträchtigen könne. Nach dieser Logik könnte ja der FC Bayern München seine Profimannschaft gemeinsam mit der Kreisklasse trainieren. Und die GSG 9 könnte auch Übergewichtige und Unsportliche beschäftigen. Dem Training ihrer Spitzenkräfte würde es nichts schaden. Ich gebe demgegenüber mit Dieter Zimmer zu bedenken, dass, Zitat, es schlicht die Lehrenden und die schulischen Ressourcen überfordern könnte, irgendeinen Unterricht gleichzeitig auf die Begabtesten und die Unbegabtesten auszurichten. Das Zielniveau tendierte wie von allein zum Durchschnitt. Für die intellektuell Begabtesten wäre dieser Durchschnitt niedriger als in einem differenzierten Schulsystem. Für die Unbegabtesten höher und damit unerreichbar. Zitat Ende. Exakt diesen Effekt beobachtet man beispielsweise in Berlin, wo wegen des generell niedrigeren Anforderungsniveaus Kinder von Professoren schon an Grundschulen eine niedrigere Bildungsleistung erbringen als in Bayern. Vor dem Hintergrund wachsender Leistungsunterschiede gaben in einer Allensbach-Umfrage vom April 2013 42% aller Lehrer an, dass sie die Anforderungen an ihre Schüler in den letzten 5 bis 10 Jahren senken mussten. Fast jeder 5. deutsche Jugendliche und jeder 2. Hauptschüler erfüllt nur die Grundanforderungen für einfache Lesetexte und ist damit für eine berufliche Ausbildung nicht ausreichend vorbereitet. Im Vergleich der deutschen Bundesländer zeigt sich zudem, dass die Leistungen der schwachen Schüler in jenen Ländern besonders niedrig sind, in denen das allgemeine Anforderungsniveau ebenfalls gering ist. Die Senkung von Anforderungen schadet offenbar dem Lernerfolg der starken und schwachen Schüler gleichermaßen. Und sie dient nicht einmal der Verbesserung der Chancen der schwachen Schüler am Arbeitsmarkt. Nach den aktuellsten TIMSS- und IGLO-Studien ist gerade die, Zitat, Spitzengruppe ausgesprochen dünn besetzt. Im Lesen zählen dazu knapp 10%, in Mathematik sogar nur 5% unserer Grundschulkinder. Zum Vergleich? In England liegen diese Anteile jeweils bei knapp 20%. Beim weltweiten Spitzenreiter Singapur sogar bei 24% bzw. 43%. Zitat Ende. Zur Chancengleichheit gilt generell der folgende Effekt. In einem Bildungssystem, in dem alle ihre Fähigkeiten optimal ausbilden können, richtet sich die Rangfolge der Leistungen letztlich nach dem Fleiß und den Begabungsunterschieden und damit teilweise nach der Herkunft. Und zwar umso mehr, je gerechter das System ist. Die häufig geübte Kritik, dass das Elternhaus den Schulerfolg bestimmt, mag insoweit ins Leere laufen. Wo nämlich das Schulsystem durchlässig ist, wirken die vom Elternhaus mitgebrachten Motivations-, Sozialisations- und Begabungsunterschiede umso stärker. Die Psychologin und Bildungsforscherin Elsbeth Stern weist darauf hin, dass das Gymnasium als Massenschule ungeeignet ist. Zitat: Die meisten Gymnasiasten sind nur mittelmäßig begabt und intellektuell nicht ganz auf der Höhe. Das ergibt sich zwangsläufig aus der Normalverteilung der Intelligenz. Sie können nicht so gut logisch denken oder sich in abstrakte Themen einarbeiten. Stattdessen sollen die Gymnasiasten nun irgendwelche Berufspraktika machen. Da pervertiert sich das deutsche Schulsystem wieder einmal selbst. Zitat Ende. Intelligenzunterschiede wären zu 100% genetisch bedingt. Zitat: Wenn alle Menschen Bedingungen vorfinden, um ihre Intelligenz optimal zu entwickeln. Zitat Ende. Diese Aussage kann man spätestens seit den Ergebnissen der Zwillingsforschung als recht unumstößlich betrachten. Klar ist aber auch, dass eine anregungsreiche, geistig fordernde Umgebung und eine gute Bildung eine positive Wirkung auf die gemessene Intelligenzleistung haben. Umgekehrt können eine bildungsferne Herkunft, eine anregungsarme Umgebung, fehlende oder schlechte Schulbildung die gemessene Intelligenzleistung negativ beeinflussen. Durch Intelligenztests gemessene Intelligenzunterschiede haben deshalb grundsätzlich immer eine Erb- und eine Umweltkomponente. Man spricht deshalb auch von genotypischer und phänotypischer Intelligenz. Intelligenztests messen heute recht zuverlässig die Unterschiede der Intelligenzleistung und erlauben so eine gute interpersonelle Vergleichbarkeit der intellektuellen Leistungsfähigkeit. Die Ergebnisse sind auch im Längsschnittvergleich für das Individuum ziemlich stabil, sobald das Erwachsenenalter erreicht ist. Erst in vorgerückten Jahren gehen die Testergebnisse zurück. Dem individuellen Testergebnis sieht man freilich nicht an, zu welchen Teilen es durch genetische und zu welchen Teilen es durch Umweltfaktoren bestimmt wurde. Man ist hier aber auch nicht ganz hilflos. Bei voller Erblichkeit müsste die Korrelation der Intelligenzunterschiede zwischen leiblichen Geschwistern bzw. Eltern und ihren Kindern bei 50% liegen, die zwischen eineiigen Zwillingen dagegen 100% betragen. Dem Einfluss der Umweltkomponente kann man dadurch Rechnung tragen, dass man nach Versuchsgruppen differenziert, wobei im einen Fall die Testpersonen gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern, im anderen Falle aber getrennt von ihnen aufgewachsen sind. Solche Anordnungen erlauben eine nähere Eingrenzung der Erblichkeitskomponente. Besonders aufschlussreich sind dabei die Ergebnisse für nach der Geburt getrennte und getrennt aufgewachsene eineiige Zwillinge. Die gemessene Intelligenz stimmt bei ihnen zu 80% überein. Auf der sicheren Seite bewegt man sich mit der Feststellung, dass die im Querschnittsvergleich gemessenen Intelligenzunterschiede zu 50-80% erblich sind. Mit der unteren Grenze trägt man jenen Fallgruppen Rechnung, in denen die Testpersonen aus sehr unterschiedlichen Bildungsschichten oder Kulturen kommen. Der Einfluss der Umwelt auf die gemessene Intelligenzleistung wird seit einigen Jahrzehnten auch unter dem Stichwort Flynn-Effekt diskutiert. Intelligenztests werden stets so normiert, dass das durchschnittliche Testergebnis für eine repräsentative Stichprobe 100 Punkte beträgt. Von Zeit zu Zeit ist eine erneute Normierung notwendig, weil die durchschnittlichen Testergebnisse über Jahrzehnte hinweg langsam ansteigen. Der amerikanische Psychologe James R. Flynn untersucht dieses Phänomen seit einigen Jahrzehnten, deshalb hat man den Flynn-Effekt nach ihm benannt. Der Anstieg des Bildungsniveaus und die größeren intellektuellen Anforderungen der modernen Gesellschaft sorgen offenbar für einen anhaltenden Trainingseffekt, der zum Anstieg der gemessenen Intelligenzleistung führt. Ein Argument gegen die grundsätzliche Erblichkeit von Intelligenz ist der Flynn-Effekt allerdings nicht, wie Flynn selbst immer wieder betont. Bei der Erblichkeit von Intelligenz tauchen unweigerlich zwei Fragen auf, bei deren Analyse man vermintes Gelände betritt, nämlich erstens die Erklärung der zwischen Ethnien gemessenen Intelligenzunterschiede und zweitens die Auswirkung schichtspezifisch unterschiedlicher Reproduktionsraten auf die durchschnittliche genotypische Intelligenz. Seit dem Beginn systematischer IQ-Messungen liegen die Ergebnisse für aschkenasische, also aus Europa stammende Juden, recht stabil um eine Standardabweichung oder 15 IQ-Punkte über den Ergebnissen für andere Weiße und die Ergebnisse für die schwarze Bevölkerung in den USA recht stabil um eine Standardabweichung unter dem Ergebnis für Weiße. Auch die Ergebnisse ostasiatischer Völker und der Nachkommen von Einwanderern aus diesen Regionen liegen über den durchschnittlichen Ergebnissen für Weiße. Bei den gemessenen durchschnittlichen Ergebnissen für Afrika, die Türkei, Nah- und Mittelost und für Einwanderer aus diesen Regionen verhält es sich dagegen umgekehrt. Das ist deshalb nicht trivial, weil die Ergebnisse von Intelligenzmessungen sehr eng mit der durchschnittlichen Bildungsleistung, wie sie etwa im PISA-Test oder beim Test für den Hochschulzugang in den USA, dem SAT-Test, gemessen werden. Aber auch recht eng mit der erreichten beruflichen und sozialen Stellung, dem Einkommen, ja sogar mit der Lebenserwartung korrelieren. Die Nachfahren ostasiatischer Einwanderer erreichen in den USA zu 54% einen Hochschulabschluss, die weißen Amerikaner dagegen nur zu 34%. Asiatische Amerikaner haben eine Lebenserwartung von 87 Jahren, während weiße Amerikaner durchschnittlich 79 Jahre und schwarze Amerikaner durchschnittlich 73 Jahre leben. Europa erhält seine Einwanderer vorwiegend aus bildungsarmen Schichten aus der Türkei, Afrika, Nah- und Mittelost. In den USA dagegen dominiert neben der Einwanderung aus Mittel- und Südamerika die Einwanderung aus Fernost. Dasselbe gilt auch für Australien und Kanada. In diesen Ländern erhöht die Einwanderung aufgrund ihrer Herkunftsstruktur die durchschnittliche Bildungsleistung, in Europa senkt dagegen die Struktur der Einwanderung die durchschnittliche Bildungsleistung. Neben einer gezielten Steuerung der Einwanderung kann die Antwort auf diesen für Europa bedenklichen Trend nur darin bestehen, durch bessere frühkindliche Erziehung und vermehrte Bildungsanstrengungen allen Kindern und Heranwachsenden zu ermöglichen, ihr genetisches Intelligenzpotenzial möglichst gut auszuschöpfen. Insoweit kann man Elsbeth Stern und allen Bildungsforschern, die dies fordern, nur zustimmen. Aus den gruppenspezifisch unterschiedlichen Ergebnissen von Intelligenztests, egal ob es sich um ethnische Gruppen oder unterschiedliche soziale Schichten handelt, lässt sich unmittelbar keine Antwort ableiten, zu welchem Teil die Unterschiede kulturell und zu welchem Teil sie genetisch bedingt sind. Keine Antwort kann aber nur heißen, keine Antwort. In einem Interview mit der Weltwoche zeigten sich die opportunistischen Versuchungen, denen offenbar auch eine renommierte Intelligenz- und Bildungsforscherin wie Elsbeth Stern ausgesetzt ist. Zu der Befürchtung, die etwa der US-Evolutionsgenetiker Gerald Crabtree äußerte, der fortgefallene Selektionsdruck der Evolution führe zu einer Abnahme der Intelligenz, äußerte sie dort: Das halte ich für unsinnig, denn die Selektionsmerkmale der Evolution haben nicht viel mit Intelligenz zu tun. Was wir heute unter Intelligenz verstehen, gab es in prähistorischen Zeiten noch gar nicht. Es waren vor allem Körperkräfte, die für das Überleben entscheidend waren. Wenn es bei der Evolution vor allem um Körperkräfte ging, wie Elsbeth Stern behauptet, so müsste noch immer der Großsaurier Tyrannosaurus Rex die Welt beherrschen, mindestens aber müsste unter den Primaten der Gorilla den Menschen durch natürliche Selektion ausgebremst haben und heute statt seiner die Welt in Milliardenzahlen bevölkern. Vor allem übergeht sie das Kernargument von Crabtree, dass das Niveau unserer geistigen und emotionalen Fähigkeiten gerade deshalb so fragil sei, weil es von so vielen Genen abhänge. Zur Weitergabe günstiger Gene aufgrund der Selektion äußert sie: Die Übereinstimmung der Intelligenz innerhalb von Familien ist gar nicht so groß. Kinder sind ihren Eltern diesbezüglich nur mittelmäßig ähnlich. Durch die Neukombination der Gene können auch weniger intelligente Eltern hochbegabte Kinder haben. Und umgekehrt. Denn die Gene, die für die Entwicklung der Intelligenz zuständig sind, werden bei der Befruchtung neu kombiniert. Dass Gene bei der Befruchtung neu kombiniert werden, ist banal. Ansonsten fällt es nicht leicht, diese Aussage mit dem Stand der Wissenschaft in Einklang zu bringen. Dieser ist wie folgt: Bei vollständiger Erblichkeit von Intelligenz müsste die IQ-Korrelation zwischen eineiigen Zwillingen bei 1 liegen. Nach Zwillingsstudien liegt sie für gemeinsam aufgewachsene Zwillinge bei 0,86, für getrennt aufgewachsene bei 0,78. Danach wären rund 80% der gemessenen Intelligenz erblich. Für Eltern und Kinder, zweieiige Zwillinge und Geschwister mit zwei gemeinsamen leiblichen Eltern müsste die IQ-Korrelation bei vollständiger Erblichkeit 0,50 betragen. Tatsächlich beträgt sie bei gemeinsamem Zuhause für Eltern und Kinder 0,42, für Geschwister 0,47, bei Trennung durch Adoption dagegen 0,24. Kluge Eltern können natürlich genauso einen dummen Sohn haben, wie zwei blauäugige Ostfriesen eine braunäugige Tochter haben können. Das letztere Ereignis ändert aber nichts daran, dass die Augenfarbe vollständig erblich ist. Bei den oben zitierten empirisch abgesicherten Erblichkeitsannahmen kann es nicht ohne Folgen bleiben, wenn das Reproduktionsniveau mit der elterlichen genotypischen Intelligenz über längere Zeiträume systematisch negativ korreliert. Exakt das beobachten wir seit einigen Jahrzehnten in Deutschland, und ganz verschämt wird das auch allmählich zum Thema, wenn beispielsweise das staatliche Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung schreibt: Ein Teil der deutschen Niedrigfertilitätssituation lässt sich aus dem niedrigen Geburtenniveau bei den Hochqualifizierten erklären. Daraus folgt nämlich: Wenn Hochqualifizierung auch nur teilweise mit der genotypischen Intelligenz korreliert, dann kann eine dauerhaft niedrige Geburtenrate der Hochqualifizierten nicht ohne Auswirkungen auf die durchschnittliche genotypische Intelligenz bleiben. Dies ist eine rein logische Wahrheit, bei der man allenfalls über das Ausmaß und die praktische Bedeutung auf kürzere Sicht streiten kann. Elsbeth Stern weicht diesem Problem aus, indem sie die absurde Behauptung aufstellt: Es ist nur dann eine leichte Abnahme der Intelligenz einer Bevölkerung vorstellbar, wenn alle Leute mit einem IQ über dem Durchschnittswert von 100 während langer Zeit überhaupt keine Kinder mehr bekämen. Es scheint so, als ob hier die Furcht vor dem kontroversen Argument bei Elsbeth Stern zu einem selbst auferlegten Denkverbot führt. Zur Frage des unterschiedlichen Abschneidens von Schwarzen und Weißen bei IQ-Tests kehrt Elsbeth Stern die Beweislast um. Es gibt keine Belege, dass sich Rassen in der Intelligenz unterscheiden, wenn sie gleich gefördert werden. Die Interviewer der Weltwoche machten daraus forsch den Titel »Schwarze sind nicht dümmer«. Das hatte die vorsichtige Elsbeth Stern nun gerade nicht gesagt. Es gibt ja auch keine Belege dafür. Und zudem wäre die Behauptung auch nicht sehr schlüssig, dass die mit der Evolution verbundene natürliche Selektion, die neben der Hautfarbe zu unterschiedlichen sportlichen Fähigkeiten, unterschiedlichen Erbkrankheiten, unterschiedlichen Temperamenten und unterschiedlichen Medikamentenverträglichkeiten geführt hat, ausgerechnet um die Ausprägung geistiger Fähigkeiten prinzipiell einen weiten Bogen machen soll. Natürlich ist das Thema tabu belastet und deshalb machen viele Forscher an einem bestimmten Punkt Halt. James R. Flynn stellt in seiner jüngsten Veröffentlichung klar, dass der Flynn-Effekt nicht als Beleg dafür angeführt werden kann, dass die gemessenen Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen umweltbedingt seien. Letztlich bleibt der Unterschied unerklärt. An einem bestimmten Punkt macht der Interviewer Alex Reichmuth im Interview mit der Weltwoche den Einwurf: Der deutsche Publizist Thilo Sarrazin warnt davor, dass minder intelligente Zuwanderer aus dem islamischen Raum die Intelligenz der gesamten Gesellschaft verringern, weil sie mehr Kinder als andere zeugen. Offenbar hatte Alex Reichmuth »Deutschland schafft sich ab« gar nicht gelesen. Sonst hätte er gemerkt, dass dort die Erblichkeit von Intelligenz bei der Diskussion von Zuwanderung und Integration gar keine Rolle spielt. Sie kommt vielmehr bei der Analyse und Bewertung der in Deutschland schichtspezifisch unterschiedlichen Reproduktionsraten ins Spiel. Dieser Sachverhalt hat mit dem Einwanderungs- und Integrationsthema nichts zu tun, auch wenn er dieses teilweise überlagert. Elsbeth Stern korrigiert bei ihrer Antwort nicht etwa die falsche Aussage des Interviewers, sondern antwortet: Davon ist nicht viel zu halten. Thilo Sarrazin geht von der naiven Vorstellung aus, dass ein bestimmtes Gen die Intelligenz festlegt. Das hatte ich nie behauptet. Auch Elsbeth Stern hat mein Buch offenbar nicht gelesen. Das ist umso verwunderlicher, als sie dazu bereits unmittelbar nach seinem Erscheinen einige Interviews gegeben hatte. Sie hat aber offenbar auch die letzten beiden Jahre nicht genutzt, um das Versäumte nachzuholen. Ich schrieb vielmehr in »Deutschland schafft sich ab« und befinde mich damit wahrlich im Mainstream der Wissenschaft. Seit Charles Darwin 1859 sein Werk »Die Entstehung der Arten« veröffentlicht hat und Johann Gregor Mendel 1865 seinen Aufsatz »Versuche über Pflanzenhybriden«, ist klar, dass sich die belebte Natur und damit auch der Mensch, grundsätzlich über Selektionsmechanismen und die Vererbung von Eigenschaften weiterentwickelt. Zu den vererblichen Eigenschaften gehören auch die Fähigkeiten des Gehirns. Nur so ist es möglich, dass Säugetiere bei grundsätzlich ähnlicher Grundstruktur des Hirns unterschiedliche Intelligenzprofile und unterschiedliche Intelligenzniveaus entwickeln. Dass die Primaten unter den Säugetieren hinsichtlich der Intelligenz besonders hervorstechen und dass sich der Mensch von den übrigen Primaten insbesondere durch seine Intelligenz unterscheidet. Kein Wort sage ich zur Rolle einzelner Gene und nirgendwo spreche ich von einem Intelligenzgen. Vielmehr hängt die genotypische Intelligenz genauso wie die Körpergröße und eine Vielzahl der Eigenschaften von Menschen und anderen Lebewesen von sogenannten Traits ab, also erblichen Eigenschaften, die sich aus dem Zusammenwirken zahlreicher genetischer Faktoren ergeben. Mit der Ablehnung eines Intelligenzgens macht Elsbeth Stern eine Scheindebatte auf, über die die Genforschung längst hinweggegangen ist. Das zeigt gerade der von ihr kritisierte Evolutionsbiologe Gerald Crabtree. Der geht nämlich davon aus, dass das Zusammenwirken von 2000 bis 5000 Genen für das richtige Funktionieren unserer intellektuellen Fähigkeit notwendig ist. An dieser Stelle passt ein Zitat von John Stuart Mill, das ich bei James R. Flynn gefunden habe. "When you suppress an idea, you suppress every debate it might inspire for all time."